alles andere als gesund. Hauptsache, der Irrsinn ist schön bunt. Konsumlust ist uns antrainiert. Wir sind perfekt konditioniert. Schon von klein auf dressiert. Generation Smartphone. Machen nur brav den Buckel.